Tod-Dialog, Folge Nummer, ich glaube es ist 7, ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Heute mit dem Niklas Fiedler. Hallo. Hallo. Von fausthoch3.de. Und ich möchte auch gar nicht selber so viel erzählen, sondern würde direkt schon einsteigen und sagen, vielleicht stell dich einfach ganz kurz vor, sag so, was du machst und ja. Ja, also ich bin der Niklas und ich habe dieses Comic gemacht. Das heißt Faust hoch 3. Und das ist auf meiner Webseite zu sehen. Und es ist eigentlich kein wirkliches Comic, sondern es ist ein, weiß ich auch nicht, also es hat keine Panels in dem Sinne, es hat auch keine Sprechblasen, sondern es ist eine Mischung aus einem Gedicht und psychedelischen Bildern. Und diese Bilder sind halt eine Bildergeschichte. Also, ja, wie soll man das beschreiben? Also am besten guckt ihr euch das einfach mal an. Also es ist komplett auf der Webseite zu sehen. Auf ja, fausthoch3.de kann man sich das komplett angucken. Und ich weiß auch nicht, wie soll ich das beschreiben? Also die Story ist extrem abgefahren. Es gibt nämlich keine Menschen, sondern nur so komische Aliens. Und die Story ist sehr philosophisch angehaucht, denn ich studiere Philosophie. Und außerdem ist die Story in Reimen geschrieben. Also erstmal so, wie der Name schon sagt, es basiert halt auf der Faust-Geschichte. Aber ich habe halt nicht Faust 1 und nicht Faust 2, sondern Faust hoch 3 gemacht. Also ich habe es hoch 3 genannt, also weil halt, also ihr kennt es ja aus der Schule, ja, Hochzahlen. Also Faust mal Faust mal Faust mal Faust. Also ist es einfach noch mehr Faust als überhaupt denkbar. Und ja, das ist halt auch so, es klingt irgendwie moderner, finde ich so. Außerdem, Faust hoch 3 hat auch so eine schöne, linke, yeah, kommunistische, ja, so kann man auch so verstehen. Gefällt mir auch gut. Okay, ja, dann die Story, was soll ich da erzählen? Also, die ganze Sache geht so los. Der Faust, das ist, wie schon gesagt, dieses komische kleine Alien. Also es ist so ein kleines gelbes Vieh mit lila Punkten und einer spiegelnden Sonnenbrille auf. Also dieses kleine Vieh sitzt mit seiner Oma, die ist auch ein Alien, in so einer Höhle. Und sie starren den ganzen lieben langen Tag auf einen Baum, der durch einen Lichtstrahl beschienen wird und dort wächst. Und sie kennen nichts anderes als diesen Baum und die Höhle. Und der Faust, der beschließt, eines Tages auf den Baum zu klettern, weil er wissen will, wo das Licht eigentlich herkommt. Aber seine Oma sagt, nein, du darfst es nicht tun. Der Baum ist heilig, du darfst da nicht hochklettern. Aber der Faust tut es dann einfach trotzdem und klettert da hoch. Und ja, und dann zerbricht die Höhle. Und er wird durch einen Farbstrudel hinausgesogen und fällt auf die Leiche Gottes. Und ja, also erstmal sieht er also die Leiche Gottes, denn Gott ist tot. Also er sieht erstmal nur riesige, ekelhafte Haare. Und dann kommen solche weißen, monstermäßigen Viecher, die ihn mitreißen und über diesen toten Körper hinweg rennen. Das sind die weißen Reiter und die freuen sich, dass Gott tot ist. Und sie rennen über diesen toten Körper in das Nasenloch Gottes und dort wartet dann der Teufel und er zerschmettert die weißen Reiter, denn er ist stinksauer, dass Gott tot ist, denn seitdem ist er arbeitslos. Also, wie man so sieht, hat mich das so, also ich bin ein großer Nietzsche-Fan. Nietzsche war ja auch der Erste, der gesagt hat, dass Gott tot ist und dieser Meinung folge ich. Das würde ja aber bedeuten, dass wenn Gott tot ist, dann würde das ja bedeuten, er hätte gelebt. Ja, er hat ja auch in den Köpfen der Menschen gelebt, aber seien wir doch mal ehrlich, wer geht denn noch in die Kirche und wer glaubt wirklich noch an Gott? Die meisten, also alles, woran wir maximal noch glauben, ist irgend so ein ja, ladi da, Gott ist in allem und alles ist in Gott und so ein so einen metaphysischen Kram, weil niemand glaubt wirklich, dass da irgendwo ein bärtiger Mann im Himmel sitzt, dem wir irgendwie unsere Sünden beichten müssen. Das glaubt niemand, aber das war im Mittelalter wirklich so. Die Leute hatten wirklich Schiss vor Gott und das ist jetzt weg und dadurch hat der Mensch seine Freiheit bekommen. Wenn Gott, okay, aber ja. Es gibt ja schon Menschen, die wirklich an dieses Gottesbild glauben, oder nicht? Also meinst du, es gibt wirklich keinen Menschen mehr? Ja, natürlich, klar, irgendwelche Leute in Bayern, die die CSU wählen oder so, aber... Ja, aber im Endeffekt, also ich glaube schon, es gibt, oder halt die Hardcore-Amis in Texas, aber im Prinzip würde ich schon sagen, dass die Tendenz doch eher dahin geht, dass eigentlich die Religionen immer mehr an Macht verlieren. Und ich will das auch gar nicht werten, ich will jetzt auch gar nicht sagen, hier, das ist gut oder das ist scheiße, sondern ich stelle das erstmal so fest und gucke dann in dem Comic so, was passiert denn dann eigentlich, was machen wir jetzt? Und ja, und der Teufel ist eigentlich der dem Faust dann die Antwort gibt. Denn er sagt nämlich, eigentlich ist es jetzt gar nicht, hat sich gar nicht groß was verändert, denn wir haben einen neuen Gott und der ist das Geld. Aber kann ich vielleicht kurz was draus vorlesen oder vortragen? Vielleicht? Ja, klar, selbstverständlich. Na, immer raus damit. Okay, ja, dann lese ich einfach mal hier so ein Stückchen vor. Und dann versteht man vor allen Dingen auch so ein bisschen, wie diese ganze Sache funktioniert. Also vielleicht am besten so die Zuhörer sollten mal jetzt diese Seite abchecken und dann mal, also da steht immer so ein bisschen Text und immer so 2, 3 Sätze und die sind halt gereimt. Und wenn ich das jetzt so flüssig vorlese, dann muss man halt einfach immer weiterklicken. Oder wenn euch das zu lästig ist, könnt ihr das Ganze auch als Video sehen, nämlich auf YouTube. Da müsst ihr einfach Faust hoch 3 auf YouTube eingeben. Oder ihr könnt auch einfach auf diesen Link klicken, da ist auch auf meiner Seite, gibt es auch so einen Link zu den Videos. Ja. Ich schicke das jetzt einmal hier so hin und dann kann jeder diesen Link natürlich anklicken und sein Audio in dem YouTube leise ziehen und dann kannst du halt zu diesem Video alles geben. Okay. Soll ich, also, welches ist es Nummer 1? Weil ich habe das in 3 Dinge gesplittet. Ja, es ist 1. 1 ist orange, glaube ich. Ja, dann mache ich mal ganz von vorne. Okay. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie hören im Folgenden das tragische Lustspiel Faust hoch 3. Hier im dunklen, sicheren Warmen, hier im warmen Dunkeln sitze ich still in Omas Armen, fasziniert von dem Funkeln. Dies Licht, das unser beider Leben so erhält und uns so glücklich macht, Jahr für Jahr. Dies Licht, das durch das Loch in unsere Höhle fällt, solange ich denke, war es immer da. Dies Licht, das uns die Wärme schenkt mit seinem göttergleichen Schein. Dies Licht, das unseren Baum mit Leben tränkt. Dies Licht, es muss wohl ewig sein. Und seit Ewigkeiten sitzen wir nun hier. Die Höhle, der Baum, Oma und ich, das sind wir. Das Licht erwärmt unsere Herzen, bringt uns Freude und Glück. Doch es kann auch sehr schmerzen, wenn gleich es uns so verzückt. Das Licht wird uns blenden, verbrennen sogar. Wären dann nicht die kleinen dunklen Brillen. Das Licht fährt zu hell, ja zu grell und zu nah. Würden sie nicht die Augen schützend verhüllen. Zu Hause, im Warmen und glücklich zusammen. Und doch fühle ich mich irgendwie gefangen. Ich frag, Oma, wo kommt das Licht denn her? So wollte ich es recht von ihr wissen. Sie sagt, Faust, mach dir das Leben nicht schwer. Die Antwort ist echt beschissen. Aber Oma, wo kommt das denn her? Was ist dahinter? Gibt's da noch mehr? Bin taub, blind, fast im Koma, mein Kopf ist so leer. Will den Wissenslust lindern, es lockt mich so sehr. Und er wird sie echt sauer und gibt mir eine Schelle. Uns tut auch sehr arg weh. Die Alte hat Power. Geh niemals ins Helle, schreit sie und jammert. Oh je, Mine, diese Jugend von heute, diese unnützigen Leute, euch doch nichts mehr heilig, niemals wird entweicht. Dieses gottgleiche Licht, verbrennen wird's dich, die Augen, die Brille und dein Gesicht. Ist mir egal, ich will's wissen. Ich will durch das Loch, will die Wahrheit nicht missen. Ich kletter da hoch. Aber Kindchen, bist du nie zufrieden? Willst du etwa unsere Realität verbiegen? Sieh doch, dass du dort nichts verloren hast. Doch ich bin bereits auf dem oberen Ast. Und sie fängt an zu flennen. Willst du dich durch das Loch dort oben zwängen und deine Äuglein dir versengen? Willst du dich dem Licht entgegenstemmen oder gar mit Leib und Seele verbrennen? Am Ende kommst du nie mehr wieder. Mich dünkt, die Alte spricht im Fieber. Bin fast da, hab's gleich geschafft. Strebe nach oben mit all meiner Kraft. Lecke die Hand in helllichten Schein. Noch nichts verbrannt, doch Oma schreit, nein! Es wird heiß und immer heller. Kalter Schweiß, mein Herz schlägt schneller. Kann's fast greifen, bin fast da. Oder vielleicht doch zu nah. Gleißendes Licht in die Hülle zerbrechen, das nimmt mir die Sicht und es sticht. Ach, so tief mein Herz, sonst sitze ich ja Schmerz, die Welt kehrt sich um und nichts mehr stumm. Und herauf und herum mit Gesaus, mit Gebrumm ins Meta-Exophysikum. Und Milliarden von Farben, sie jagen dahin. Mir kommt es in den Sinn, dass wir in unserer Höhle drinnen all die Farben, Jahre nur lagen und darbten wie zwei dreckige Küchenschaben. Eine widerliche Zauberwelt, Donnerhalt, lässt mich erschüttern. Und ein riesengroßer Schauder geht brennend kalt hinab den Rücken. Seh Tiere, seh Wesen, sie fliegen, sie leben, krepieren, verwesen, pulsieren und beben. Ohne unten, ohne oben, fäll ich rundherum den Boden, schwebt zum kunterbunten Sog, in dessen Schlund die Seelen toben. Und die Blumen des reinen Wahnsinns überfluten, nein, ich fahren mich, nimm Minuten reiner Qualen und ich blute für den wahren Sinn. Und zerstichen zerbricht, so das Licht mein Gesicht und ich fühle mich im Schalle. Oder flieg ich? Ich falle, ich fall, schnell und schneller, es wird hell und heller und die Welt wird greller in den Weltenkeller. Und die Erkenntnis tritt ein, was ich bin, ist so schein, bin so winzig, so klein, durch Mark und Bein, köttert allein mein Dasein! Bumm. Stumpf und dumpf der Weltengrund zerschlägt's mich längs auf allen Vieren. Hier haut es mir den Körper wund, lässt auch mein Herz fast kollabieren. Die Knochen zerbrochen, die Därme verdreht, das Blut noch am Kochen, nur das Hirn blieb verschmäht. Ich rück die Brille zurecht, mir ist schlecht, ich blicke auf, in den Augen entstechen. Gleich darauf muss ich erbrechen. Alles, woran ich glaubte, wird erhellt vom Licht, dem großen Zerstörer, und wird zerrissen und vergehen. Die Illusion, die es mir raubte, zerbricht. Waren doch nur Fernhörer und waren Fernwisser und Fernseher. Unsere ganze Welt war ein winziges, schimmerndes Loch, eine kleine, flimmernde Röhre. Wir sahen den Baum und es schaute mich noch, wie sehr es einst meine Sinne betörte. Sieh mich um ganz sacht, bin noch ganz benommen. Es ist stumm, doch dacht, ich hätte was vernommen. Ich horch und höre. Und wenn's mich nicht täuscht, kommt dort fernher ein leises Geräusch. Ein Tippeln, ein Trappeln, ein Kribbeln, ein Rappeln und ein brausend Beben lässt die Welt erschüttern. Es sind 1000 Stampeden. Ich beginne zu zittern. Und Wellen, weiße, kreischende Reiter reißen mich mit und sie schleifen wieder auf einen heißen Ritt. Und sie zerbeißen ihre eigenen Leiber, reißen Fleisch und rennen weiter. Schreien weiter, weiter, immer weiter. Ohne Gott können wir nicht scheitern. Und auch wenn einige kleinen weißen Stolpern sich auf die Erde schmeißen, wird keiner eine Träne weinen. Nein, im Gegenteil, einfach drauf scheißen. Denn jeder streit ganz alleine nur für sich und beißt die Kleinen. Denn hier zählt nur der Herdenleiter. Stärker, härter, schneller, weiter, weiter, weiter, immer weiter. Schreit da einer und da schreit er. Gott ist tot, Gott ist tot. Gott, ihm Idioten ist so viel Verbot. Statt Ehre und Lob nur das eine Gebot, denn Gott ist tot, für ihn nur mein Kot. Und er scheißt und das sein Gewissen beißt auf den Boden der, so die Fetzen mich siegend heißt, nur die Hoden des einen großen Toten sind ihm sie einst die Ehre erboten. Großer Gott, verdammt, nein, wenn ich so sehe, kann ich's kaum glauben. Welch ein Schock, kann es so sein, dass ich in einem steten Traum bin? Die Welt ist er ist die Welt, sein Leib, der Ring zum Herz zerfällt. Er mief gar sehr, er quillt und quält, er trieft ganz schwer, er schwillt und schwellt. Und sie sündigen und sie jagen über die schimmelige Leiche, ganz wie unmündige Maden, ohne himmlische Beichte. Und sie fühlen sich frei, frei zum Sieg, doch sie bleiben dabei, ganz in Reih und Glied. Und sie rennen immer, immer weiter, rennen rauf auf sein Gesicht, auf Gottes Pickel, dick voll Eiter, interessiert sie nicht. Weiter dann zu seinem Mund, weiter, immer weiter noch, Zähne, Rachen, Lippen, Schlund, weiter noch zum Nasenloch. Und los geht sie in den Nasenhöhlen, hinein Gottes seeles Haupt, mit Popeln, Haaren, Riechkanälen, so schleimig groß, dass es mich graut. Doch was ist das? Dort ist etwas, das wütend blindlings um sich schlägt, mit blankem Hass ohne Unterlass durch die wilde Menge fegt. Mit Stachelkeule durch die Meute in Gottes Triefen nasser Fäule. Und ach, mit Freude ohne Reue nimmt dort jemand Rache heute. Krach, so macht er aus der Meute in der Schlacht jetzt seine Beute. Und recht bedacht mit aller Schleuse, glaub ich fast, ist das der Teufel? Zack, zack, zack, zack, brüllte da mit jedem Schlag. Es mach euch jetzt hier alle platt, ihr ratzverdrecktes Madenpack. Und er haut sie alle um, schlägt rechts und links und quer und krumm die Herden schnell zu Scherben, drum hab ich's Angst zu sterben nun. Macht reinen Tisch mit einem Wisch, nur trifft er meinen Reiter nicht. Der stoppt und starrt den Dämon an, der eben noch die Säbel schwang. Etwas entrückt blickt der zurück und er ist gar nicht sehr entzückt. Was willst denn du, du kleiner Gnom? Was glotzt so mit deinem Hohn? Der grinst ihn an, ganz ohne Furcht, und spricht ihn an, sachlich und ruhig. Sei doch vernünftig, lass uns doch reden, denn es wird künftig noch Ratio geben. Wozu denn all die Aggression? Und ich bin auch kein kleiner Gnom. Ich bin der Forscher jener Kraft, die Weisheit will doch Wissenschaft. Du musst verstehen, im Mathe-System des Logarithmo-Ethylen nimmst du die 2 und Omega 3, so ist der Mensch mir einerlei. Dazu die 4 und galvanisieren 5 und 6 zum Neuronkomplex. Multipliziere nach Mathe-Manier chemosomal, also dann die 7 und polarisiere und mache zum Tier und nekromental den Faschistoiden. So dann die 8, Geld an die Macht, ich dank's der Kraft der Wissenschaft. Der Pharmazeut verkauft sein Zeug und niemand leidet Schmerzen heut. Seziere den Hypothalamus, seziere den Geist, seziere zum Schluss auch noch das Ich und ganz gewiss weiß da noch jeder, wer ist. Und 9 ist 1 und 10 ist keins und nach all dem, so scheint's, ist das hier alles meins. Das ist das Mathe 1x1. Ist das nicht genial? Mir scheißdrecks egal! Und wumm, da haut ihr um die große Kraft der bloßen Wissenschaft bei einem Schwung, bei einem Stoße platt gemacht, so ist vollbracht. Nun auch genau, allein mit der Bestie, die drohend böse auf mich schaut. Nur Haar und Haut und klein und schmächtig lieg ich zitternd wie Espenlaub. Doch nehm ich all den Mut zusammen und heb so dann zum Gruß die Hand. Hallo, wohlan, oh guter Mann. Gibt's was ich für Sie tun kann? Wut entbrannt, stellte mich an, wohl weil ich doch recht mutlos klang. Was bist denn du für ein Stück Dreck? Zack, im Nu hau ich dich weg. Jetzt geht's um Leben oder Tod. Was hilft mir jetzt in meiner Not? Ich muss versuchen, jetzt dem Bösen etwas Ehrfurcht einzuflößen. Schnell, schnell, jetzt Faust, nimm dir was aus, sonst kommt sie hier nie wieder raus. Der macht dich platt und aus, die Maus, so sprudelst du aus mir hinaus. Ich bin Faust. Ich bin gescheiter als alle Laffenreiter und kann weit mehr Wissen schaffen. Heiße Magister, heiße Doktor gar. Und studiere nun schon an die 14 Jahre. Er schneidet mir die Worte ab. Ich bring dich jetzt sofort ins Grab. Kommen mir die Tränen dann. Ich knie nieder und flehe ihn an. Tut mir leid, hab dich betrogen. Das war alles nur gelogen. Bin so strunzdumm wie Stroh und Bohnen. Mich töten würde sich nicht lohnen. Von diesem Satz an wird aus der bösen, finsteren Fratze dann ein höhnisch Grinsen. Das ist wahr, ja, ganz und gar. Ich mag dich sehr, du kleiner Scheißer, denn bisher sprach keiner weise. Oh ja, du bist ein Held, der mir gefällt. Ach, so vieles hier liegt doch im Argen, denn nicht viele gibt's dies, wie du wagen, um die Welt wahrhaft zu sagen, dass sie von ihr keine Ahnung haben. Da du dein Geist dein eigen heißt und wahrlich weißt, dass du nichts weißt, bist du der Weiseste der Weisen. Ja, so möchte ich dich nun preisen. Für wahr, diese Einsicht ist wahrlich das Tor zur Welt. Ach ja, wie peinlich, hab mich noch gar nicht vorgestellt. Der Teufel bin ich, doch arbeitslos. Früher mit Gott ging's mir noch tadellos. Ich war zuletzt Pudelskern, doch schwing ich jetzt den Morgenstern. Denn seitdem Gott ist gestorben, hab ich, herrje, die größten Sorgen. Ich dachte, als sie den wahren schönen Guten da zu Grabe trugen, welch Kraft werde ich von nun haben. Und Macht und Ruhm wird nun dem wahren schönen Guten seinen Throne rauben und sogar noch Gottes Krone klauen. Und hätte fast gedacht, jetzt geschafft. Doch hatte ich mir was vorgemacht. Denn Böses gibt's nicht ohne Gutes. Leiden gibt's nicht ohne Heil. Und trotz der Größe meines Blutes bin ich vom Ganzen bloß ein Teil. Da unterbricht das Ungetüm ganz ungestümt und geziem. Muss ich doch ein paar Fragen fragen, die mir auf den Magen schlagen. Nun sag an, du lebensscheuer Satan, wer druckt dann den Fegefeuerfahrplan? Wer bringt Strafe? Wer darf loben? Wer sind die Schafe? Wer steht oben? Wer regiert, was gut und schlecht ist? Wer diktiert mit Blut, was recht ist? Na sag schon, wer regiert die Welt? Mammon ist's. Es ist das Geld. Es fließt wie Blut durch alle Venen ihrer riesig großen Stadt. So siegt die Wut nur kalte Tränen, niemand, der Luft zum Atmen hat. Die Wut, sie treibt sie an. Hab Mut, du freier Mann! Die Brut der Gier bringt dich voran. Hass dort, Hass hier, Angst ab und an. Ob man das Geld auch wahren kann. Ach, damals mit Gott hat noch ein Jedermann gewusst. Alles ist Schicksal. Du sollst, denn du musst. Und hieß es einst, Gott ist gerecht, so hieß es leis, Gott ist gerecht. Doch auch, wenn du alle deine Zwänge tilgst, heißt's heut, alles ist Freiheit. Du kannst, denn du willst. Und wer Freiheit sagt, der meint den Markt. Denn der kann auch ganz ohne Staat. Nicht so das Schaf, das schläft ganz brav. Im idealen Sommerschlaf. Im Sommertraum starb auch die Liebe. Und mit dir dann auch noch der Hass. Lies bloß noch Raum für niedere Triebe. Triebe ohne Unterlass. Mein Atem stockt, die werden ganz blass und meine Äuglein werden nass. Die Liebe tot, ja, stimmt denn das? Ja, du Idiot, und auch der Hass. Ach, den hab ich so geliebt, den Mord, den Tod und auch den Krieg. Wenn alle Welt im Sterben liegt und auch das Glück in Leid versiegt und jeder auf die Fresse kriegt, dann sag ich einst mein Krieglingslied. Wenn Zähne splittern, Schmerzen stechen, Tränen glitzern, Herzen brechen, Menschen in der Luft zerreißen, kämpfend auf der Flucht zerfleischen, Herz und Würden dreist verletzen, Schmerzen, Stürme, Geist zerfetzen, Seelen brennen, Nägel kratzen, Leben rennen, Schädel platzen, Nervenfasern dann zerpflücken, Herz und Adern ganz zerdrücken, dann hilflos um Gnade winsel, doch zählt bloß der Fahnenwimpel, Rassen kämpfen, Fuchteln kreischen, Massen rempeln, Muskeln reißen. Ach du Graus, ich halt's nicht aus, ich muss hier weg, ich muss hier raus. Nichts hält mich dort an diesem Ort, ich muss hier fort, denn jedes Wort von Teufels Lippen spricht von Mord, als er die gerückt, der kriegt auch bloß ein Sport. Und ich renne in leeren Blutkanälen, kämpfe mit der schweren Flut der Tränen. Ich renne, flehe, fluche, bete, die Liebe muss leben, wenn ich mich auf die Suche begeben. Und ich werde sie suchen und werde sie finden. Und ich werde sie rufen, ihre Schmerzen zu lindern. Und ich werde sie suchen, ihr Sterben verhindern. Und ich werde sie rufen, sie ans Herz mit zu binden. Und sie wird wieder blühen und sie wird nicht mehr leiden. Und in grünen, satten Knospen treiben. Ihre Wurzeln tief in den Seelen verankern, um dem Stürze fließenden Leben zu danken. Doch hör ich keine Herzensklänge. Seh nur weiße Nervenstränge. Ihr Leuchten scheint im feuchten Schleim. Ihr Schimmer könnte nicht schöner sein. Ich klettere hoch den Nervenstrang. Doch schon wird mir Angst und Bang. Es scheint mir jetzt, als führt der Zwirn sehr direkt in Gottes Hirn. Die Zellstruktur wird neuronaler und nicht mehr hell. Nur fahl und fahler glimmt das Licht der Axiosomen tief im Dickicht der Neuronen. Liegt die Liebe etwa hier begraben? Tief im Gewirr der vielen Fasern? Ich hang in den Nervenbahnen, ganz bange und kann schwer erahnen, welch riesengroße Dimensionen hat dieses Netzwerk aus Neuronen. Hier muss ich verweilen, denn es ist dieser Blick, der hier mein eigen Herz verzückt. Halt inne, lass die Blicke gleiten, lass die Welt die Sinne streicheln, sieh mich um, bald hier, bald dort hinüberschweifen, dreh mich um und ah, kann nur noch kreischen. Oh Scheiße, oh welch riesenhafter Wall, der reicht mir doch fast ins All, mit Atemnot gehe ich und kauer vor einer gigantösen Mauer. Wer baut die Stahlkonstruktion so grau und kahl, ganz aus Beton? Ist gar das Tor zu jener Stadt, von der Lucifer berichtet hat? Doch das hier ist keine Stadt, nur eine Mauer, kahl und glatt. Wo sind denn bloß die ganzen Leute, Häuser, Straßen und Gebäude? Ich schätze oben auf dem Monument, klettere so dann rauf und denk, dass ich dort oben ganz bestimmt wohl endlich auch die Liebe find. Ja, klimme bald die nächste Zinne, doch was ich sehe, raubt alle Sinne. Steh ganz starr und halte inne vor einer blauen Sommerspinne. Die simmt und summt und blinkt und brummt und spricht alsbald mit kalter Stimme. Nimm etwas Soma, dann fühlst du dich wohler, wie alle Bewohner der Traumatropole. Seit Tag und Jahr bin ich schon da und seh's so klar, als sei es wahr. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Frei wie im Koma, heil dir, oh Soma. Frei wie im Koma, heil dir, oh Soma. Frei wie im Koma, heil dir, oh Soma. Glücklich, glücklich, ganz und gar. Der mediale Sommerschlaf, von dem mir der Teufel sprach. Ich sehe die blaue Spinne an, da hebt ein flaues Wimmern an. Denn dort, tief im Gewirr der blanken Kabel, die die Spinne ganz verdrahten, weitete den Stromverteiler, stöhnt und krampft mit heißem Atem. Oh verdammt, ein weißer Reiter. Er stöhnt und ächzt, dank einer Überdosis, durch die ihm selbst im Tod recht wohl ist. Er krampft, doch fühlt sich ganz geborgen. Da ist der Reiter sanft gestorben. War das Leben? War's das schon? Wird wie ein Hauch im Schlaf davon? Dacht, da wird's was Größeres geben. Was, wonach die Seelen streben, wenn sie aus dem Leben gehen? Tot und plump, so hängt er da. Vollgepumpt mit dem Soma. Da fällt mir eine Türe auf mit einer Neoninschrift drauf. Trauma Tropola, you'll think you come closer, but never been so far away from your own star. Ich lasse den Toten hinter mir. Er bewachte wohl die Tür. Ich näher mich dem Türenknauf. Ziehe langsam die Türe auf. Und 100 Millionen und Abermilliarden von Spinnen glimmen in den strahlendsten Farben. Und innen in den Eisenspinnen lassen weiße Reiter Geister klingen. Keiner schreit mehr, alle singen, Soma-Sinfonien klingen. Heite die Metall und Leiter rauf und runter immer weiter. Von nah und fern und von weit her schallt es rein in mein Gehör. Frei wie im Koma, heil dir Soma, frei wie im Koma, heil dir Soma, frei wie im Koma, heil dir Soma, frei wie im Koma, heil dir O Soma. Und mag auch alle Zeit verrinnen, die Spinnen werden weiter singen. Und schon wieder muss ich weinen, ihre Lieder lassen Tränen treiben. So widerlich, so muss ich leiden, denn niemand ist mir nichts mehr, kann mich heilen. Keine hier lebt mehr bescheiden, als ich nur in diesem alle sich nur stets beneiden, nur den Sommerweg beschreiten, Soma in die Venen leiten. Und dran geschlossen ist man drauf, drauf und dran am Soma-Schlauch. Schläuche mit schweren Nadeln, Soma in die Venen jagen. Ist man betankt, lässt man nicht gehen. Schon lange erkrankt, verschwand das Leben. Und muss auch weiter Drogen nehmen. Keiner bleibt im Boden, nee. Kann bloß noch Idioten sehen, die sich weiter Dosen geben, nur die Welt von oben sehen. Mit Soma bis zum Tode schweben. Und so vergehen sie dran ganz elendig. Doch die Liebe sehe ich nicht. Und vor mir explodieren Farben so schnell, dass mich Schier erschlagen. Ein Abgrundgeld vor meinen Füßen lässt grell und bunt das Licht zerfließen. Kaleidoskope wie aus näheren Farben, die sich sirrend in den Sehnen ergraben. Sehe schwarz-rot-goldene Werbetafeln, so stehe ich, drehe mich, sehe Reklame. Tausend Schimme projizieren Slogans, die mich interessieren, immer wieder repetieren, rufen auf zum Konsumieren. Konsumieren, konsumieren, Hirn auch zu kontrollieren. Wie Viren, wie zu niederen Tieren, hemmen, blenden, internieren. Wenn ich in ihre Stadt gehe, wie von Huxley, in der sie sich gierig satt sehen. Satte, vollgefressene Ratten, die noch nie ein Leben hatten. Sie verdunkeln ihre Welt, ihre wackere, schöne Welt, die sich noch matt erhält, da auf sie ein Schatten fällt. Und so stehe ich in dem Neonlicht, doch die Liebe sehe ich nicht. Hier blinkt eine pinke Inschrift, Love. Mir dünkt ein winzig Hoffnung noch und klettere rein ins Liebesloch mit Mark und Bein und hoff und hoff. Doch nur noch Körper, keine Geister. Körper, Säfte, Scheibenkleister. Schmierig, schleimig, auf und nieder. Gierig, schweinisch, immer wieder. Klebrig, spritzend, eklig, schwitzend, scheidenschaftlich überhitzt. Urin, oral, anal, egal und hier und da manchmal rektal. Die Qual der Wahl, ob vaginal oder oral, sogar anal, ist ganz egal. Der Schwanz, der Arschbrust, Schlappen an mit ganzem Strahl. Pflanzen und so weiter und so fort. Ein Tanz mal vor Pflanzensport. Die Alte in die Spalte dübeln, in die Fotzenfalte schieben. Dübeln, hämmern, nageln, mit der Latte richtig flach sie legen, schrauben, bohren, hobeln und ganz handwerklich zur Sache gehen. Wenn ihre dicken Titten wippen, ficken sie fern alle Sitten, lassen tief ins Arschloch blicken und sich in die Nippel zwicken. Körperknäule sich verstricken, in der Meute fast zersticken, ficken, ficken, ficken, ficken. Und da sich eine Schachtel kippen. Und ja, sogar Oma ist dabei bei der Soma-Fickerei. Hallo, da bist du ja, mein Kind. Oh, ich wünsch gar, ich sei blind. Komm rüber, Kleiner, mach doch mit, hinüber, schnell auf einen Fick. Und so ficken sie und räkeln sich. Doch die Liebe seh ich nicht. Ich dreh mich und dreh mich, die Suche vergeblich, die Liebe, die seh ich nicht, ich fluche, versteh's nicht und wieder, ich dreh mich und ich reck mich gen Himmel und ich streck mich und wimmer, so schrecklich, so wein ich unter Schmerzen und letztlich schrei ich aus tiefstem Herzen, oh Lucifer, komm du her und zerstör mir diese Stadt, die grausam ohne Wiederkehr die Liebe mir genommen hat. Und augenblicklich brausen plötzlich tausend Reiter auf und schrecklich böse dröhnt es in mein Ohr, mit Getöse ins Gehör. Die Erde bebt schon, ist er da, zerstört, zerschlägt Beton und Stahl, die Stachelkeulen kreisen weiter, Schlachten schleudern Leichenteile. Zerlegt, er schlägt mit Wucht die Horden, fegt, zerlegt mit Lust am Morden, alle Körper, alle Leiber, er der Mörder, alle Reiter. Zersplittern so die Werbetafeln, er zittert nur noch, Herdenscharen von Reitern im Innern der eisernen Spinnen, da sie nun ihr Leben erinnern. Die Unterhaltung unterbrochen, fängt ihr Bluten an zu pochen, sie verwuten an zu kochen, Werbedruck aus tausend Wochen. Nur das Soma liebt sie noch, zähmt sie weiter, unterjocht ihre Hoffnung frei zu sein. Doch das Monstrum greift nun ein, zerbricht den Soma-Tank mit Wucht und so erlischt der Krankensucht. Und aus der Traum, wach auf und kaum sie ihre Augen aufgemacht, erwacht die Macht der freien Geister und entfacht jetzt eine Schlacht. Die herzlos harte Hierarchie verzerrt zur zarten Anarchie und querfällt ein und stark wie nie erklärt der Geist dem Staat den Krieg. Die Türme gehen in Flammen auf und Stürme wehen Qualm und Rauch und Funken sprühen, wenn dunkelgrün, heiße, schwere Eisenträger, lang und breit, dumpfen Beben, Eisschlag in meiner Nähe. Die Trümmer bersten stark auf Schlag. Ich will nicht sterben, rasend hakt, schlägt mein Mit, bis es versagt, doch renn auf weiter Willen, stark, der fällt meine Brille ab und augenblicklich steht alles still. Der Moment wird herausgerissen aus dem unaufhörlichen Auf und Nieder des Weltengeschehens und liegt nun klar und strahlend hell vor mir. Nichts rührt sich. Alles hält den Atem an. Die Welt hat sich mir zugewandt und liegt mir zu Füßen. Und ich erkenne, dass die ganze Welt nichts weiteres ist als ein gewaltiges Kunstwerk aus Fäden, die miteinander verknüpft sind. Staunend betrachte ich, wie die Wellen der Fäden an mir vorüberziehen. Und ich sehe ein Meer von Fäden, die sich nicht mehr bewegen, still und starr stehen im ewigen Streben, im ewigen Weben des Lebens. Entstehen, vergehen, begehren, gebären, vermehren, verzehren und im ewigen Kreis des Lebens sich drehen und ewig wieder auferstehen. Vor mir liegt einer dieser Fäden. Er liegt regungslos, ganz steif und starr. Doch ich hebe ihn hoch und greife das Garn. Und ich ziehe dran, er reißt sogar und verbiegt den Strang, der steif doch war. So wirklich, das feine Garn, drei, viermal um meinen Arm. Bald ist sein Knäuel, bald ist sein Ball. Bald bringe ich dann den Strang zu Fall. Er löst sich aus dem öden Lauf, das ewig gleich hört nun auf. Und wirr und schräg und kreuz und quer irrt der Faden nun umher. Ich sehe die Fäden laufen nun auf eine große Schlaufe zu. Alles hier ist fest verwoben in diesem riesengroßen Knoten. Ein Knoten ist es, der die Welt vom Boden bis zum Himmel zählt, die großartige Sinnenwelt im Innersten zusammenhält. Ich betrachte ihn, versachte ihn, spür all die Kraft und Macht in ihm, die Altersschwache schlaft in ihm und all die Gewalt der Blass in ihm. Er kaltet, altert, schmachtet hin und all die Macht will fast vergehen, ich halte sie straff. Will sachte ziehen. Knoten löst sich, unumstößlich schien die Fädenwelt und möglich schien es sie zu Fall zu bringen. Doch ich löse all die Schlingen und all die kalten, ach so alten Bindfadenstrukturen fallen. Hier soll nun das Neue walten, neue Räume nun gestalten. Doch nunmehr ist nur ein Meer, wirrer Fäden ringsumher. Doch neue Segler warten drauf, laufen aus und brechen auf zu neuen Ufern, edlen Werden in den Fluten der Fädenmeere. Niemals war das Meer so frei, nie so leer, nicht Schwebulei, ganz leicht, ganz sanft, ein freier Tanz. Ganz spielerisch, ganz unverkrampft, in den losen Fäden tanzen. Zieh nur los und sehe Pflanzen, die zu neuen Reben wachsen, meine neuen Fäden straff ziehen. Auf neuen Wegen, neues Ebenen, neue Werte nun bewegen, nun erleben statt nur leben. Und nunmehr fragt sich mein Leben. Und wer bin ich? Ja, wer bin ich? Ja, ich bin Faust, ganz sicherlich. Hast auch Magister, na sicher. Und Doktor gar, der kommt mir nah. Doch Faust bin ich? Das glaube ich nicht. Denn Faust und ich, so sind wir zwei. Doch wer ist wer? Ist einerlei? Und so grübelig und grübelig, denn Faust zu sein genügt mir nicht. So gänzlich fremd befremdet's mich, denn ich denke nicht, das Ich zerbricht, erlischt zu nichts, denn das Denken denkt das Ich. Doch schallt das Denken nur als Wort. Schon ist es verhallt, schon ist es fort, denn Wörter sind Mörder der rechten Dinge, zerstöre ihre echten Sinne. Wir formen sie mit Mund und Zunge, die Luft dazu kommt aus der Lunge, und sicher sind sie schallend Rauch, an jeder Dichter weiß es auch. Drum breche ich nun die Wörter auf. Nun das Knäuel der Wörter fetzen, schön und neu zusammensetzen. Und all das Schöne, all das Gute, all das böse Kriegsgefluche, all das hier kann nur entstehen, weil es meine Augen sehen. Erschrak ich also vor der Welt, so lag die Welt bloß in mir selbst. Und auch die Liebe ward nie fort, ward nie hier und ward nie dort. Sie lag in mir ganz unbesorgt, jetzt und hier, an diesem Ort. Hat mir die Welt zum Feind gemacht. Die Gier, das Geld, der Schein, die Macht. Doch ganz wie ich selbst mein Sein betracht, so wird die Welt mein Heim, mein Dach. Und ja, so mache ich mir die Welt ganz neu, ganz wie sie mir gefällt. Nehme mir dann den Strang zur Hand und baue ganz elegant einen Strand. Nehme den edlen Garn und biege hier und da noch Meerestiere. Azurblau baue ich mir das Meer, dazu viel Raum auch ringsumher. Raum für Quallen und Seesterne, auch Korallen webe ich gerne. Fische huschen zwischen Muscheln, während wir an Strippen zupfen. Die Sonne eint das Weltengarn, mit Wonne scheint sie hell und warm auf satte grüne Kokospalmen. Lass die Fäden los und falle, denn hier kann ich lieben. Hab alles gesehen. Kann nun in Frieden untergehen. So, das war's. Der Ryan klatscht geil. Ja, ich bin, ich bin sprachlos, kann ich jetzt ja nicht sagen, weil ich sag ja gerade was, aber ich bin, ich bin wirklich sprachlos. Also, das ist. Erstmal würde mich jetzt natürlich interessieren, wie merkst du dir die Menge an Text? Ja, mit der Zeit geht das. Also, das geht. Ich habe es ja selber geschrieben und dann ist es halt auch so, dass man sich sehr intensiv mit dem Kram auseinandersetzt. Und es geht. Tja, das ist, also ich bin. Das ist ein echter Knaller. Also, was sagen denn die Leute im Chat? Die sagen Beifall, Respekt, Applaus, Geilo und das nur für uns, Standing Ovations. Yeah. Und Die Unterstrich 828 oder der Unterstrich 828, der liebt dich. Bist du Single? Ja, ich bin Single. Ah, okay, das, dann richtet eure Zuschriften an liebesbrief@riotburns.de. Wie geil. Bitte mit Fotos und ja. Und Lebenslauf. Also, das ist schon wirklich, das ist ein echter Knaller. Man rät ja auch dazu, irgendwas im Bereich Synchronsprechen zu machen und natürlich damit eine CD rauszubringen. Ja, also aufgenommen habe ich es ja schon. Wie gesagt, es gibt es auf YouTube. Und ja, ich kann es auch nochmal aufnehmen und dann vielleicht irgendwie als CD noch zum Comic beilegen, wenn ich das Comic irgendwie verkaufe. Ey, übrigens, wer dieses Comic haben will, auf meiner Seite kann mir dann eine Mail schreiben, einfach. Es steht ja auch dick und fett da auf der Seite so, Interesse an einem Faust-Comic, dann bitte hier an diese Mail und also dann schicke ich euch das zu. Ja, müsst halt nur, also es kostet 25 Euro, das Ding, und dann halt noch Versandkosten halt dazu. Ne? Aber auch sonst, es geht mir halt wirklich auch in erster Linie darum, dass die Leute sich das angucken. Also es gibt ja auch einfach, das komplette Ding ist ja auf meiner Website. Also einfach, ja, guckt es euch an und denkt vor allen Dingen drüber nach. Also ich würde jetzt nochmal vielleicht eine ganz kurze Pause machen, weil vielleicht brauchst du die auch. Ja. Und dann kehren wir vielleicht noch mit einem kleinen Block und mit Hörerfragen nochmal zurück. Ah, klar. Gerne. Ja, vielleicht gibt es ja jetzt noch irgendwelche Hörerfragen, die kann dann ja jetzt da irgendjemand sammeln oder einfach reinschreiben. Und dann, hups, und dann sind wir so in 5 Minuten wieder zurück. Okay, dann bis später. Sind jetzt wieder zurück. Zurück, zurück, zurück. Ja, machen wir weiter mit den Hörer- und Hörerinnen-Fragen. Ja. Bist du bereit für die Fragen? Bin bereit. Das scheint okay zu sein. Bist du bereit für die Fragen? Ich bin bereit. Okay. okay. Jetzt muss ich ja einmal schauen. Ah, okay. Was willst du nach deinem Studium machen? Eventuell professioneller Comiczeichner oder Philosoph? Also, ich muss dazu sagen, eigentlich so, also das Philosophiestudium nehme ich halt schon ernst, aber ich habe halt noch so ein Zweitfach, was ich total scheiße finde, nämlich Kunstpädagogik. Das lasse ich halt total schleifen. Und manchmal spiele ich sogar mit dem Gedanken, das komplett abzubrechen, weil irgendwie hindert mich das halt schon auch sehr am Produktivsein irgendwie. Weil das frisst natürlich auch extrem viel Zeit, wenn man an so einem Projekt arbeitet. Und ich merke halt immer mehr, dass ich mit der Uni nicht so richtig hinterherkomme, obwohl es mich wirklich interessiert. Also entweder werde ich so ein richtiger Langzeitstudent, sodass ich mir überhaupt noch gar keine Gedanken drüber machen muss, was ich nach dem Studium mache. Aber ich würde halt, also ich will halt schon das machen. Also ich will immer weiter Comics zeichnen, bis ich irgendwann verrecke. Und ja, also ich will halt eher einfach Comics zeichnen oder halt Kunst im Allgemeinen machen. Also zum Beispiel habe ich auch schon lange spiele ich mit dem Gedanken, Street Art zu machen. Und zwar richtig gute Street Art. Ich habe da total Bock drauf, aber halt nicht die Zeit. Oder auch Skulpturen, dann hätte ich auch voll Bock. Ich hätte mal richtig Lust, so eine Skulptur zu machen. Oder auch mal großformatige Bilder malen, da hätte ich auch Bock drauf. Habe ich auch schon mal gemacht, aber ja, kostet halt alles Geld und ja, Zeit. Und das Studium nimmt mir halt die Zeit so ein bisschen. Deshalb, ich weiß es nicht. Ich glaube auch, ich mache mir sowieso nicht so viel Gedanken eigentlich um die Zukunft. Ich glaube, das wirklich Wichtige ist halt der jetzige Moment, dass man jetzt im Moment glücklich ist. Okay. Wie viele Comics hast du schon verkauft? Ich glaube, so um die... Also ich habe 3 Auflagen drucken lassen, a 100 Stück. Die ersten 2 sind jetzt weg und die dritte ist auch schon... glaube, ich weiß es gar nicht. Also ich schätze mal so 230 oder 240 habe ich jetzt verkauft. Und bin ich auch wirklich ganz zufrieden damit. Also ja, also jetzt in einem Jahr 230 finde ich schon echt ganz in Ordnung. So. Okay, wie finanzierst du das Ganze? Ja, durch meine Eltern halt. Die haben mir das Geld halt so für den Druck vorausgeschickt, aber dann kommt es ja auch wieder rein. Also so ein Comic kostet halt im Druck 15 Euro, dann nehme ich halt 10 Euro, schlage ich drauf, aber da geht halt dann auch wieder was weg. Also für die Webseite musste ich so ein Webdesigner bezahlen und dann habe ich Aufkleber drucken lassen, die haben auch noch Geld gekostet und Flyer und Plakate und so. Und also im Prinzip verdiene ich jetzt mit dem Ding so viel Geld, dass es sich selber so am Leben erhält. Aber also ich habe halt auch keine Buchhaltung. Ich müsste mal wirklich irgendwie gucken, wie viel Geld ich jetzt eigentlich effektiv wirklich verdient habe, Mehrwert gemacht habe, wie der Kapitalist. Aber nee, ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich, ja, also einmal 1000 Euro für den Druck finanziert und jetzt funktioniert es so von selbst. Okay. Welche Interessen bzw. Hobbys verfolgst du sonst noch so? Ich mache gern Sport. Was für Sport? Joggen gehe ich sehr gerne. Okay. Das Coole beim Joggen ist halt, dass man irgendwie so ein bisschen seine Ruhe hat, dass man halt sehr gut nachdenken kann, wenn man läuft. Und ja, Joggen und also dann Hobbys, Filme, eigentlich relativ, was habe ich eigentlich für Hobbys, genau, also, was mache ich denn sonst, also, keine Ahnung, also, eigentlich jetzt, außer dem Zeichnen halt, also das Zeichnen ist halt schon so das größte Hobby, würde ich sagen, ja, also ich interessiere mich für Verschiedenes, so, also, ja. Also ich weiß nicht. Also jetzt so in dem Sinne, so ein besonderes Hobby habe ich eigentlich gar nicht, glaube ich. Bis halt auf das Zeichnen. Okay. Hat das einen Grund, warum du Dreadlock trägst? Mir gefallen Dreadlocks irgendwie. Es hat aber nichts mit der Rastafari-Kultur zu tun, weil ey, ich war einmal in Südafrika und da habe ich mal wirklich gemerkt, was eigentlich hinter diesem Rastafari-Ding steckt. Also in Südafrika sind aus irgendeinem Grund, also ich war in Kapstadt, da habe ich einen Kumpel besucht, der hat da sein FSJ gemacht in Kapstadt. Und da, aus irgendeinem Grund ist da halt wirklich diese Reggae-Kultur wirklich ganz groß, weil also Südafrika ist ein unglaublicher Rassismus. Das ist richtig krass. Das habe ich so noch nie erlebt. Da habe ich halt wirklich zum ersten Mal gemerkt, was Rassismus wirklich heißt. Wie krass das sein kann. Und im Prinzip kann man sagen, da diese Reggae-Geschichte ist halt so für die Schwarzen so das, wo sie halt gegen die Weißen so ein bisschen... also man merkt halt irgendwie schon so, dass das Reggae-Ding, das ist so ein bisschen militant auch. Ja. Also zum einen ist es ziemlich chauvinistisch, also ziemlich frauenverachtend. Dann haben die extrem was gegen Schwule. Dann halt auch immer wieder dieses gegen Weiße, gegen Babylon. Und ich finde das halt so, ich mag das irgendwie nicht, weil die sind einfach nicht, ich weiß nicht, ist es denn irgendwie besser, jetzt denjenigen, der dich unterdrückt, einfach so genauso nachzumachen und einfach sagen, jo, wir sind doch die Guten und jetzt hauen wir euch mal richtig, geben wir euch sozusagen unser Kontra. Also ich weiß nicht. Ich finde irgendwie, das ist mir alles irgendwie ein bisschen zu militant. Also ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht irgendwie jetzt was gegen diese Reggae-Szene sagen, aber da in Südafrika, da habe ich wirklich gedacht, scheiße, eigentlich ist es blöd, dass ich Dreads habe, weil da sind die Dreads halt wirklich so ein Erkennungsmerkmal, also quasi wie die Glatzen bei Skinheads, ja, sind da halt die Dread. Ja, oh Mann, jetzt habe ich wieder einen krassen Vergleich gebracht. Aber auf jeden Fall, da ist es halt dann wirklich so, wenn du Dreadlocks hast, dann bist du auf jeden Fall ein Raster. Aber ich will eigentlich kein Raster sein, sondern mir hat halt einfach die Frisur gefallen. Und sonst habe ich da eigentlich nicht viel mit am Hut. Also es hat eigentlich keinen tieferen Sinn, halt nur, weil mir die Haare halt so gefallen. Ja. Okay. Ich muss das mal hier so ein bisschen sortieren. Ah, okay. Jemand, der ein bisschen später reinkam, fragt, wo und was du genau studierst. Also ich wohne in Frankfurt am Main, studiere an der Goethe-Uni Philosophie und Kunstpädagogik, jetzt im 5. Semester. Okay. So, dann gibt es ja noch Heiratsangebote und manche wollen auch ein Kind, aber ansonsten... Krass. Ah, okay, es möchte jemand ein XXL-Shirt haben. Wie sieht's damit aus? Achso, ja, ich habe auch so T-Shirts drucken lassen. Ja. Die, finde ich, sind auch ziemlich geil geworden. Aber ich habe sie nur in S, in M und in L. Also ich kann gerne, also er kann mir gerne eine Mail schicken, dann schicke ich ihm eins in L, aber ich habe leider nichts in XXXL. Aber ich kann ja, also ich habe jetzt auch nicht viele. Ich glaube, ich habe 10 Stück drucken lassen und davon sind noch 5 übrig. Also ich könnte ihm eins in L schicken. Die neuen kommen dann irgendwann, wenn sich das lohnt, noch neue zu drucken. Okay. Also ich glaube, es lohnt sich zu drucken, weil es jeder will hier ein Shirt. Es wird auch kein Comic? Comics werden auch gewollt. Also Comics und Shirts sind gerade hier ganz heiß begehrt. Ich glaube, nach der Sendung musst du dann mal dir überlegen. Also wir machen die ganzen Kontakte natürlich dann. Wir kontaktieren das. Also du wirst dann mit Sicherheit da Post bekommen über deine E-Mail, sowohl für Comics als auch für die Bücher. Da kann sich dann da jeder eintragen und richtig. Ja. So. Noch weitere Fragen? Nein, ansonsten gäbe es jetzt, glaube ich, keine weiteren Fragen, die wir nicht schon beantwortet haben. Ich schaue nochmal hier ganz kurz nach, vielleicht habe ich da was übersehen. Nein. Nö. Alles gut. Okay. Alle Klarheiten klargestellt, genau. Das wollte ich jetzt nicht sagen, so hört sich das an, so wie Eigenwerbung. Weil es gibt ja einen Podcast, der auch so heißt, klargestellt. Wusste ich nicht. Eine Frage habe ich noch, wo wir gerade bei klargestellt sind. Kennst du die Zeitgeistbewegung? Ja, also jetzt soll ich darüber was sagen. Also schwierig, also nee, eigentlich finde ich die blöd. Weil das, nee, die sind wirklich blöd. Weil der Grund ist halt irgendwie, dass die, ich halte sowieso nicht so viel von diesen komischen Verschwörungstheoretikern, weil das dann wieder impliziert, dass es da irgendwelche fiesen Strippenzieher gibt, die die Weltfinanzen leiten und sowas. Und das ist einfach nicht so. Das ist halt einfach, das halte ich einfach für abwegig, weil dann kommt man automatisch in so ein Denkschema, dass man halt irgendeinen Schuldigen sucht. Und wir sind ja einfach nur die armen Schäfchen, die blöd gehalten werden. Und Zeitgeist finde ich irgendwie, das ist irgendwie eine ziemlich makabere Angelegenheit. So. Okay, dann spare ich mir... So. Mist. Oder... Jetzt habe ich doch on-air gehustet. Worauf wolltest du denn hinaus? Ich wollte es einfach nur gefragt haben, weil ich habe mir gedacht, okay, die Themen, die Zeitgeist aufgreift, die sind ja stellenweise auch philosophisch oder philosophischer Natur und ja, also religiöser Natur. Und Aspekte auch voll in Ordnung. Zumindest, was daran cool ist, ist, dass die Leute so ein bisschen, glaube ich, überhaupt da dazu angeregt werden, die Sachen zu hinterfragen. Aber ich finde es halt scheiße, dass die dann direkt auch die Lösungen liefern. Und ich finde halt, das sorgt dann dafür, dass man irgendwie so komische Paranoia schiebt, dass es da irgendwie irgendeinen Bösen gibt, der da irgendwo ist. Aber es gibt halt einfach nicht die Bösen. sondern wir müssen halt einfach, also wir sind alle Teil dieses Systems, auch ich. Ich meine, ich verkaufe ja auch meinen Scheiß und da verdiene ich ja auch Geld und mache den Mehrwert. Und aber was soll ich denn sonst machen? Ich will doch nicht als Penner auf der Straße landen. Das ist doch auch Mist. Also irgendwie muss man sich damit arrangieren, aber trotzdem irgendwie, man muss sich so irgendwie, man muss halt so sein Geld verdienen, dass es irgendwie, dass es nicht so scheiße ist. Also dass man jetzt, also zum Beispiel, man muss halt irgendwie gucken, dass man, ja, weiß ich nicht, also ich ja, man muss halt irgendwie gucken, wie man es richtig macht. Und das ist halt so. Und die Leute, die Zeitgeist gut finden, sollten halt auch den Zeitgeist, diese Zeitgeistbewegung wieder hinterfragen. Also man muss halt alles hinterfragen. Absolut. Das wäre fast ein schönes Schlusswort, wenn nicht da noch eine Frage aufgekommen wäre. Und zwar, was würdest du wählen, wenn morgen Wahl wäre? Die Piratenpartei. Okay, das, und da kommen wir aus, also auch wieder an ein ganz heißes Thema. Also das würde ich vielleicht gerne noch ein bisschen, noch ganz kurz würde ich gerne was palabern. Ja, klar. Ich habe nämlich zumindest die Hoffnung, dass durch das Internet uns ganz neue Freiräume erwarten könnten. Also dass man halt einfach das Internet, wenn man das Internet richtig benutzt, kann man dadurch vielleicht so etwas wie ein eigenständiges Meinungsbild irgendwie. Also zum Beispiel, ich habe den Eindruck, wenn wir uns jetzt diese Mainstream-Medien angucken, ja, also Tagesschau, Spiegel, Stern und so weiter, da habe ich das Gefühl, dass die nicht mehr wirklich die Meinung der Leute repräsentieren. Und ich halte einfach, also das Gute am Internet, glaube ich, ist halt einfach, dass die Leute sich sehr viel direkter austauschen können und vor allen Dingen auch international. Das ist das Allerwichtigste. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn irgendwann mal Afrika zum Beispiel auch wirklich richtig am Internet teilhat, also momentan ist es ja so, dass das ganze Internet westlich geprägt ist, dass es dann so ist, dass wir sozusagen auch die Stimme der Leute hören, von denen wir die Stimme bisher überhaupt nicht hören. Eigentlich so alles, was wir von Afrika wissen, ist, ja, das, den Leuten geht's voll scheiße und ja, mehr ist es auch nicht. Aber mal wirklich wissen, wie die Leute da denken, das würde mich mal interessieren. Ich glaube vielleicht, wenn das Internet wirklich, also das Internet, mit dem Internet kann man sich emanzipieren. Ja, und ich halte das für eine ganz feine Sache und ich glaube irgendwie die Piratenpartei, die bringt da mal frischen Wind rein, weil ich weiß zum Beispiel, die Grünen, die sind doch, das ist doch halt auch irgendwie, ich weiß nicht, das ist doch auch nichts irgendwie. Die Grünen, ja, das sind halt irgendwie, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das war in den 70ern oder 80ern. Ich finde halt, man muss was ganz Neues irgendwie versuchen. Ich finde halt irgendwie das Gute an der Piratenpartei ist, dass die haben ja auch so diese Idee irgendwie, dass man so eine Art, irgendwann vielleicht so eine Art Basisdemokratie übers Internet machen könnte. Und diesen Gedanken finde ich ziemlich cool. Man könnte sich doch so vorstellen, dass die Leute direkt Politik übers Internet machen. Dass es zum Beispiel so ist, dass es gibt da irgendeinen Chatroom und da sind, aber in diesem Chatroom beteiligen sich auch nur die Leute, die sich wirklich für Politik interessieren. Zum Beispiel zur Wahl zu gehen, da ist es ja so, die meisten Leute, glaube ich, die zur Wahl gehen, die, ja, ich habe immer SPD gewählt, also wähle ich jetzt auch SPD und mein Vater hat schon SPD gewählt und wir sind sowieso, ja, dann mache ich das halt. Das ist einfach meine Partei, Punkt aus, fertig. Halt ohne, einfach mal, also das hat eigentlich, man wählt dann irgendwelche Typen, die für einen dann Politik machen. Aber es wäre doch ziemlich cool, wenn in diesem Chatroom, wenn dann wirklich direkt diskutiert wird und dann einfach, also wir haben eine Frage und über diese Frage wird diskutiert. Ein Problem wird diskutiert und dann bildet sich speziell für dieses Problem irgendwie eine oder zwei Hauptlösungsansätze bilden sich da heraus und dann könnte man halt wirklich basisdemokratisch nur für diese eine Frage abstimmen und Das Gute ist halt auch, dass die Leute, die sich für dieses Problem interessieren würden, würden dann eben nur für diese Frage abstimmen. Und das finde ich irgendwie viel besser, als diesen Umweg über die Parteien zu machen. Und ja, und das fände ich irgendwie ziemlich gut, weil dieser ganze riesige Überbau an Institutionen würde wegfallen. Und das ist dann wieder fast so wie in der Antike, in der Polis, wo sich eben irgendwelche Leute getroffen haben und dann einfach der Typ, der am meisten Plan hatte, der Archon, wurde dann halt einfach nur, weil er eben für diese Frage die Antwort hatte, der meisten Leute bestimmt hat, der hatte dann eben nur für diesen Ansatz hatte er eben dann die Macht. Und nicht für irgendeine Dauer, sondern einfach nur für die Zeit, die es gebraucht hat, um irgendein Problem zu lösen. Wobei, ich weiß nicht, ob es in der Antike wirklich so gelaufen wäre, aber ich finde einfach diese Idee, finde ich sehr schön, weil das würde einfach Macht würde dann von der Herrschaft gelöst. Macht und Herrschaft sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Und Macht geht, glaube ich, auch ohne Herrschaft. Also einfach die Macht für den, der am meisten Plan hat. Und aber was ist mit der NPD? Ja, was ist mit der NPD? Die gäbe es dann ja nicht mehr in diesem Chatroom. Und ich glaube einfach, dass jeder Mensch, der einfach ein bisschen mit anderen redet, er wird sowieso darauf kommen, dass die Position der NPD scheiße ist. Weil sobald man mit den anderen ein bisschen sich unterhält, das ist ja auch zum Beispiel das Gute, in diesem Chatroom wird nicht angezeigt, ob der andere irgendwie ein Deutscher oder ein Ausländer ist. Dass die Herkunft ist scheißegal. Und daher, glaube ich, werden so Sachen wie Rassismus im Internet spielen keine Rolle. Also hoffe ich zumindest, weil man da ja auch anonym ist. Und dadurch glaube ich, Rassismus ist nur deshalb überhaupt der Fall, weil wir eben, weil wir halt eben uns, wenn wir uns im Real Life gegenübertreten, dann halt eben an unserem Äußeren abgrenzen. Aber im Internet zählen halt nur die Ideen und dasjenige, was der Mensch zu sagen hat. Und daher glaube ich, ich glaube nicht, dass es auch in so einem Internet-Chat, dass da sowas funktionieren würde. Also ich glaube eher, dass die Leute da auf einem anderen Level diskutieren würden, auf einem höheren. Okay, das war ein sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich würde mich wirklich herzlich bedanken dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich bedanke mich auch sehr herzlich. Dafür, für die Performance, für alles eigentlich, dass wir das, also dass du das so hinbekommen hast und das, also ich bin immer noch total platt. Du hast das Schlusswort zum Tschüss. Ja, also dann allen Menschen an ihren Empfangsgeräten vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch weiter und sorgt dafür, dass einfach immer mehr Menschen dieses Comic sich reinfahren. Und gute Nacht. Tschüss. Tschüss.